Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria Schweiz. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Südkorea beherrschte in den letzten Tagen die Schlagzeilen. Das sonst als stabiler Pol in Asien bekannte Land wird derzeit von innenpolitischen Unruhen erschüttert. Diese sollen aber nicht Thema unserer Sendung heute sein. Wir wollen mit Blick auf den Weltjugendtag 2027 in Südkorea auf die Lage der Christen und die Entwicklung der Gemeinden vor Ort schauen. Und dafür sprechen wir mit Diakon Dr. Edgar Krumpen, dem Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Südkorea. Hallo, herzlich willkommen im Studio von Kirche in Not in München, Diakon Edgar. Vielen Dank für die Einladung. Diakon Edgar, könnten Sie sich uns bitte ganz kurz vorstellen und auch erklären, was Ihre Hauptaufgaben als Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Südkorea sind? Ja, ich bin seit 32 Jahren im Dienst der katholischen Kirche, habe 30 Jahre im Bistum Augsburg gearbeitet in verschiedenen Funktionen und Positionen, bin jetzt seit über 2 Jahren der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde oder Seelsorge in Südkorea. Ich bin 58 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Söhne und bin in einem geografischen wie auch kulturellen Bereich eingesetzt, der einfach in sich sehr, sehr spannend ist. Und wie sind Sie da hingekommen konkret? Naja, das ist ein alter Traum gewesen, der mich da so bewegt hat, den ich schon während des Studiums, des Theologiestudiums hatte vor vielen Jahren. Und der Traum war einfach mal im Ausland zu arbeiten als Seelsorger. Wie das Leben dann so ist, war erst mal 30 Jahre nach dem Diplom etwas ganz anderes dran. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, jetzt gehst du so langsam auf die Rente zu, hast noch 10 Jahre, 12 Jahre vor dir und was machst du denn noch so mit dieser Zeit? Und die Folge war, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich wolltest du mal ganz woanders hingehen. Und ich habe dann mich beworben, erstmal meinen Bischof gefragt, Bischof Bertram Meyer in Augsburg, ob er mich freistellen würde. Der hat dann gesagt, selbstverständlich, das macht er gerne. Wir sind Weltkirche und als Weltkirche soll das auch sichtbar sein. Machen Sie das. Hat mich ermuntert und dann habe ich mich beworben in Bonn. Da gibt es eine Abteilung der Deutschen Bischofskonferenz, die heißt Auslandssekretariat. Und da werden etwas über 50 Stellen weltweit koordiniert. Wir sind in über 100 Ländern als deutschsprachige katholische Auslandsseelsorge vertreten. Und als ich da genommen wurde, hat man mir, das war dann mitten in der Covid-Zeit, bei einer Videokonferenz gesagt, ja, wir würden Sie gerne nehmen und wir würden Ihnen Südkorea anbieten. Dann haben meine Frau und ich uns angeschaut und haben gesagt, okay, dann gehen wir nach Asien. Beworben hatte ich mich weltweit. Also Bischof Bertram Meyer, der Weltkirchenbischof, war so ein bisschen der Anstoß dafür. Ja. Aber wie haben Sie dann diese Aufgabe angenommen? Wie haben Sie dieses Land, dieses unbekannte Land Südkorea dann wahrgenommen? Grundsätzlich, es gibt da 2 Ebenen oder es gab 2 Phasen. In der zweiten Phase bin ich sehr intensiv drin. Die erste Phase hat begonnen etwa 1,5 Jahre, bevor wir nach Korea gegangen sind. Das war im Januar 2021, als die Zusage aus Bonn kam, haben wir angefangen, uns zu informieren. Was ist das für ein Land? Haben ganz viel gelesen, Bücher und Online-Medien und Videos angeschaut und geschaut, welche Informationen bekommen wir hier in Deutschland schon über das Land und was weiß man eigentlich, wenn man noch nie in Korea war. Das war an sich schon mal sehr, sehr spannend. In dieser Vorbereitungszeit wurden wir dann nach Korea geschickt für 4 Wochen. Das war im Sommer 21, also immer noch in der Covid-Zeit. Mit der Folge, dass wir erstmal 14 Tage in einem Quarantänehotel untergebracht waren am Flughafen. Also das war in der Corona-Zeit. Das war ja, genau. Und dann also 14 Tage auf 12 Quadratmetern zu zweit war eine spannende Erfahrung. Oder wie ein befreundeter Seelsorger das gesagt hat, Edgar, das waren jetzt nochmal Eheexerzitien. Das war eine sehr spannende, aber auch sehr fruchtbare Zeit. Und dann hatten wir 2 Wochen Zeit, in Freiheit uns zu bewegen und viele Gespräche zu führen, die Menschen kennenzulernen, die Institutionen kennenzulernen in Seoul und ein Bild zu machen. Und danach habe ich einen Bericht geschrieben darüber und dann wurde nochmal eine Entscheidung gefällt und dann tatsächlich schriftlich niedergelegt, dass ich auch tatsächlich entsendet werde. Und das war dann mit Wirkung zum 1. September 2022. Zwei Tage vorher sind wir in Korea dann eingereist und haben unseren Dienst aufgenommen. Ich sage bewusst unseren Dienst, auch wenn ich die Stelle habe. Aber meine Frau Christine, dabei, die ist mit dabei und die ist sehr, sehr aktiv in der Gemeinde. Sie leitet zum Beispiel die Erstkommunionvorbereitung, ist aber auch Hausmeisterin unseres Gemeindesaals und Ansprechpartnerin für viele kleine und große Themen des Lebens. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Hilfe, die sie leistet und darüber bin ich sehr, sehr froh. Nun haben wir das Thema Südkorea natürlich auch gewählt. Zum einen, weil Kirche in Not ein Büro in Seoul in Südkorea unterhält. Zum anderen aber auch, weil das Christentum in Südkorea ja auch wächst, gewachsen ist in den vergangenen Jahrzehnten. Wie erleben Sie Christentum, Katholizismus in Südkorea? Das ist eine sehr spannende Frage und die Antwort ist vielschichtig. Ich möchte ein paar Aspekte mal herausgreifen. Zunächst mal die katholische Kirche in Südkorea, die engagiert sich sehr im Bereich Bildung und da dann auch in sozialen Projekten, in der Gesundheitsversorgung, in der Armutsbekämpfung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Alleine in der Hauptstadt Seoul, das ist ja eine Stadt mit fast 10 Millionen Einwohnern, als Metropole sind es dann 26 Millionen, gibt es alleine in dem Kernbereich der Stadt Seoul gibt es 6 oder 7 Essensausgabestellen, wo also Menschen hinkommen können, die ein warmes Mittagessen haben. Also es gibt auch Armut? Ja, aber es gibt sehr viel Armut dort. Und allein diese Stelle neben der Kathedrale in Seoul hat bis zu 1200 Mittagessen pro Tag, die sie ausgeben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo die katholische Kirche in Korea sich profiliert. Ich nenne gleich noch ein paar andere. Der Blick auf die Menschen in Not. Wir haben ein sehr, sehr schwieriges und sehr instabiles Rentensystem in Korea, das erst vor ein paar Jahrzehnten wirklich angefangen wurde, aufgebaut zu werden, wo man weiß, dass es in etwa 20, 25 Jahren allerspätestens kaputt sein wird. Da wird es kein Rentensystem mehr in Korea geben. Und schon jetzt sind die Renten so niedrig, dass wir bei den Taxifahrern viele alte Männer sehen, die noch Taxi fahren. Es gibt viele Menschen auf den Straßen, die Verkehrsregeln oder kleine Aufgaben übernehmen, um sich noch etwas hinzuzuverdienen. Und so wie wir vor Jahrzehnten mal in Deutschland von der Caritas den Slogan hatten, Armut versteckt sich, das erleben wir in Korea sehr intensiv, weil es eine Schande ist, arm zu sein. Man ist nicht erfolgreich, man hat nichts erreicht, man darf das aber nicht zeigen und versteckt sich dann tatsächlich, aber man muss nur die Augen aufmachen in den Bahnhöfen oder in anderen Punkten, wo die Menschen, auch viele Obdachlose zu sehen sind, zu finden sind, wo sie leben. Das ist ein Punkt, wo die katholische Kirche sich sehr entscheidend mit engagiert. Ein zweiter Punkt, da müssen wir kurz in die Geschichte hineinschauen. Wir haben in Korea seit 1988 eine Demokratie. Und die ersten freien Wahlen waren 1987. Vorher war Diktatur. Und diese Diktatur hat dieses Land entscheidend mitgeprägt, in vielerlei Hinsicht, auch in vielen negativen Punkten. Das Land ist aufgebaut worden innerhalb von wenigen Jahrzehnten von einem Land, einem reinen Agrarland, zu einem Hochtechnologiestaat. Und gleichzeitig ist aber, wie ich das so beobachte, die Ethik auf der Strecke geblieben. Und das ist vielfältig zu beobachten. Und jetzt hat sich die katholische Kirche gerade in den 70er und 80er Jahren während der Hauptzeit der Diktatur sehr eingesetzt für die Menschenrechte und für die Menschen und ist mit auf den Straßen gewesen. Also da gibt es viele Berichte und auch Bilder, wo Ordensschwestern, wo Priester mit auf der Straße waren und gegen diese Zustände im Land produziert haben. Lassen Sie mich da mal einhaken. Sie haben ja jetzt zwei verschiedene Aspekte erwähnt. Das eine ist ja der Caritas, ne, was die Kirche halt weltweit und immer tut, aber hier sich auch explizit für Menschenrechte einzusetzen, also auch politisch zu engagieren, das war Ihrer Meinung nach auch sehr wichtig für eine Glaubwürdigkeit des Christentums. Ja, und ist es bis heute. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass viele Ordensschwestern, aber auch Priester, die wir kennenlernen dürfen, die sind mit bei Demonstrationen verschiedener Art heute noch auf der Straße. Und das gehört mit zum Selbstverständnis, dass da die katholische Kirche aktiv mit dabei ist und sich auf der Straße mitzeigt. Und das wird von den Leuten sehr geschätzt. Es gibt sehr viele Pluspunkte für dieses Engagement. Das sagt Edgar Krumpen, Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Seoul. Vielen Dank, Diakon Edgar, für diese spannenden Einblicke. Gleich geht es weiter mit mehr zu Ihrer Arbeit. Bleiben Sie dran. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell und heute zu Gast Dr. Edgar Krumpen. Er begleitet als Seelsorger die deutschsprachigen Katholiken in Südkorea. Diakon Edgar, bei Gesprächen über Korea dürfen wir das geteilte Land nicht außer Acht lassen. Im Norden herrscht eine der härtesten Christenverfolgungen weltweit. Spielt dieses Thema eigentlich auch im Alltag der Gläubigen im Süden eine Rolle? Ich denke, dass diese Frage nicht mit einem Satz zu beantworten ist. Ich glaube, dass wir vielschichtig daran gehen müssen. Wichtig ist, es gibt viel Engagement für Nordkorea, das allerdings mit der Covid-Zeit, mit Corona-Zeit einfach fast unmöglich gemacht worden ist. Mhm. Ich möchte ein Beispiel nennen, der französische Priester, der für die französische Gemeinde zuständig ist, französischsprachige Gemeinde bei uns in der internationalen Gemeinde, der heißt Christoph Berard, der ist seit 20 Jahren etwa in Korea und ist aber nicht nur Priester, sondern er hat unter anderem auch eine Laborantenausbildung und ist bis zum Beginn der Pandemie regelmäßig in Nordkorea gewesen, um in TBC-Gebieten mitzuarbeiten. Jetzt nicht so sehr als Priester, sondern als Helfer mit Ärzten zusammen, mit internationalen Gruppierungen, die nach Nordkorea gegangen sind, um den Menschen ganz praktisch zu helfen im medizinischen Bereich. Es gibt andere Projekte, zum Beispiel die politischen Stiftungen in Korea sind sehr engagiert, in Südkorea sind sehr engagiert für Nordkorea. Da geht es um Landwirtschaft, da geht es um die Haltung der Umwelt. Es sind verschiedene Projekte, die einfach damit sehr, sehr relevant sind. Nur seit Covid und jetzt seit einigen Monaten auch immer mehr das Engagement von Nordkorea im Bereich Russland, Ukraine-Krieg, was jetzt ganz aktuell ist, wo ja einige tausend Soldaten dahin geschickt worden sind. All das macht der Einsatz in Nordkorea sehr, sehr schwierig. Es wird in der Kirche gesehen, es gibt eine Sehnsucht nach Wiedervereinigung, das erlebe ich durchaus. Es gibt aber auch andersrum sehr nüchterne Menschen, die sagen, und gerade wenn wir nach Deutschland schauen, das sind ja nicht nur positive Erfahrungen, das ist auch sehr teuer, wenn man eine Wiedervereinigung hat, was man so mitbekommt aus Deutschland. Und eigentlich wollen wir das gar nicht. Uns geht's gut und das können wir ja auch so lassen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es so schwierig, darauf zu antworten, weil die Stimmungen, die Meinungen da sehr, sehr weit auseinandergehen. Der Blick ist da, gerade nehmen wir das Erzbistum Seoul, wo es auch Beauftragte gibt für Nordkorea, wo auch viele Gebetsaktionen stattfinden, wo wirklich dafür gesorgt wird, dass es nicht vergessen wird, wie es den Christen in diesem Land geht. Aber es wird immer schwieriger, ins Land hineinzukommen und deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Informationen. Sie sind, Herr Diakon Krumpen, Diakon Edgar, Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Seoul, in Südkorea. Aber natürlich haben Sie auch andere Kontakte. Was machen Sie genau und wie versuchen Sie vielleicht auch andere Menschen zu erreichen, die nicht deutschsprachig sind? Wir sind als deutschsprachige katholische Gemeinde Teil der International Catholic Parish. Das ist eine vom Bischof von Seoul errichtete, kirchenrechtlich errichtete Pfarrei, geleitet von einem italienischen Franziskaner. Und wir haben sechs Sprachgruppen. Das beginnt Samstagabend mit der französischen Messe, Sonntagmorgen koreanisch, dann kommt Englisch, dann Deutsch, dann wieder Englisch, dann Italienisch und noch Spanisch. Sind zwei Kirchen, aber es im Grunde so im 1,5-Stunden-Takt findet da eine Gottesdienste statt in der jeweiligen Muttersprache und die einzelnen Gemeinden engagieren sich auf ihre jeweilige Art. Das tun wir als deutschsprachige Gemeinde auch. Wir sind eine, wie ich das gerne sage, eine sehr dynamische Gemeinde. Damit meine ich, dass wir viel Wechsel haben. Wir haben Menschen, die, wie zum Beispiel Studentinnen, die für ein Semester kommen oder für zwei Semester und dann wieder weg sind. Die müssen uns erstmal entdecken oder wir müssen die finden. Und dann kommen die irgendwann, sind eine Weile da und dann sind sie auch schon wieder weg. Teil meines Auftrags ist auch, die zu begrüßen und wieder zu verabschieden, mit Gottes Segen wieder weiterzuschicken in ihren Lebensweg. Wir haben Menschen in der Gemeinde, sogenannte Expats, das sind Firmenangehörige, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel, anderen Ländern kommen, in Korea für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre eingesetzt werden, als Manager, als Finanzprofis in anderen Berufen. Und die, wenn sie katholisch sind oder wenn sie offen sind für unser Angebot, dann auch vorbeikommen. Und wo wir auch ein Angebot machen, ein ganz klassisches katholisches Angebot, wir bereiten Kinder auf die Erstkommunion vor, wir bieten jedes Jahr einen Firmkurs an, wir haben selbstverständlich das Angebot von Taufe, ich habe dieses Jahr schon mehrere Taufen gehabt, zwei Kinder getauft und eine erwachsene Frau getauft. Und dieses klassische katholische Profil, das haben wir selbstverständlich auch, nur sind die Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Und die Frage ist für mich gewesen, als ich da hinkam, wie finde ich denn diese Leute, wie erreiche ich sie? Und das geht nur, wenn man auf ganz vielen Ebenen im Internet unterwegs ist. Bei Social Media, verschiedene Plattformen, genauso wie wir eine Homepage haben. Ich habe einen Newsletter und manche Leute, die kommen dann, wenn ich auf meinen WhatsApp-Status eine Einladung poste, zum TC-Gebet zum Beispiel, dann kommen sie, auch wenn sie einen Newsletter haben, aber wenn Edgar was postet auf WhatsApp, dann kommen sie tatsächlich. Also jeder lässt sich anders ansprechen. Manches läuft über Mundpropaganda. Manches verstehen wir gar nicht. Leute sind plötzlich da und wir freuen uns einfach, dass die Menschen kommen. Also ganz andere Voraussetzungen. Bei uns weiß man ja, wann der Sonntagsgottesdienst ist und man denkt immer noch, ja, liebe Leute, kommt doch bitte und ihr ladet ein. Welche Rolle spielen denn da die Laien zum Beispiel, die ja auch diese Kirche weltweit, Hörer von Weltkirche aktuell werden das wissen, die Gemeinschaften tragen, vor allen Dingen natürlich in Ländern, wo Priestermangel herrscht. Wie ist das bei euch in Südkorea? Ich bin als Seelsorger für ganz Südkorea zuständig. Und das kann man auch manchmal als Überforderung bezeichnen. Das ist ja, auch wenn es kein so großes Land ist, aber man ist schon ein paar Stunden unterwegs, um dann von einem Ort, von einem Ende zum anderen zu kommen. Ohne Menschen, die das mittragen, wäre es nicht möglich. Und es beginnt bei meinem Vorstand. Wir sind ja ein eingetragener Verein in Korea. Bei meinem Vorstand, wir haben einen kleinen Pfarrgemeinderat, wo sich Menschen engagieren. Ich möchte besonders mal unsere Olivia Fries nennen, seine Studentin, 21 Jahre jung, die Medienwissenschaften in Korea studiert und die mit uns ganz viel auf die Beine stellt. Zum Beispiel haben wir einen eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es kleine Videos, die wir machen und vor allen Dingen streamen wir unsere Gottesdienste über YouTube. Und das hat zur Folge, dass wenn vielleicht 40, 50 Leute im Gottesdienst vor Ort sind, in der Kirche präsent sind, kann es sein, dass sich nochmal 70 weitere online zuschalten, weil die einfach zu weit weg wohnen im Land und die nicht einfach mal eben nach Seoul kommen können, 10 Uhr am Sonntagvormittag dann da sein können. Das ist nicht einfach bei weiten Strecken, aber über YouTube dabei sein können. Und darüber gibt es dann wieder weitere Kontakte. Ich sage in den Gottesdiensten immer wieder, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich begrüße alle, die über YouTube zugeschaltet sind. Schreiben Sie mir doch mal. Im Kommentarbereich finden Sie alle Kontaktebenen, alle meine E-Mail-Adresse und Telefon und so. Melden Sie sich, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Wo sind Sie denn und was bewegt Sie bei uns? Und das sind dann manchmal auch Leute, die dann einfach so da reingeraten, die vielleicht gar nicht Gemeindemitglieder sind in dem Sinne. Ah, da wissen Sie, der Begriff Gemeindemitglied, den müssen wir sehr weit fassen. Ja. Das sind Menschen, die in den Gottesdienst kommen, das sind Menschen, die einzelne Veranstaltungen vielleicht wahrnehmen, das sind Menschen, die sich melden, die ich über ein Online-Format, Zoom zum Beispiel, dann ein Beratungsgespräch führe. Das sind Menschen, die sich einfach interessieren für Kirche und sich mal melden und vielleicht hineinwachsen, sich die Zeit nehmen und die Zeit auch brauchen, um Kirche kennenzulernen oder für sich selber auch kennenzulernen. Mhm. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt meiner Arbeit. Grundsätzlich helfen mir die Laien auch dabei, dass wir das bekannter machen, und die stehen auch ein dafür. Wir sind katholische Kirche, wir sind deutschsprachige katholische Gemeinde und wir strahlen etwas aus. Ich habe zum Beispiel mit dem Pfarrgemeinderat vor 1,5 Jahren angefangen, eine Kultur des Willkommens einzuführen, mit vielen, vielen Konsequenzen, dass die Menschen auch gespürt haben, und das ist tatsächlich der Fall, da kann ich gut sein, da bin ich willkommen, da kann ich, da werde ich gesehen und da kann ich auch mal eine Frage stellen. Und weil das auch nicht so selbstverständlich ist in der Kultur? Ja, in der Kultur ist es so, dass wenn der Pfarrer was sagt oder der Leiter der Gemeinde was sagt, dann schweigt man und macht das so, wie der, okay, wie der das sagt. Und wir versuchen eher eine Diskussionskultur, eine Diskurskultur mit zu etablieren, die uns ganz wichtig ist, weil wir dadurch auch immer wieder neue Ideen bekommen. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Jugend Jomshim. Jomshim heißt Mittagessen. Und das war ursprünglich gedacht für das Alter ab Firmlingsalter und dann halt bis ins junge Erwachsenenalter. Fakt ist, Firmlinge kommen wenig bis gar nicht, aber Studenten, Studentinnen kommen. Wir haben im Moment kommen da Menschen von 20 bis 35 ungefähr. Einmal im Monat kommen die zum Mittagessen, und wir haben mit einer Studentin angefangen und inzwischen kommen bis zu 15, die einfach sagen, das finden wir toll, da gibt's Begegnung. Und dann habe ich die gefragt, beim zweiten Treffen habe ich gefragt, was wollt ihr denn, was braucht ihr, was hättet ihr gerne? Wir haben ja einen großen Gemeindesaal und da ist eine Küche dabei, habt ihr irgendwelche Ideen? Und dann haben die angefangen zu sagen, ja, wir wollen gern backen, das machen wir im Advent, eine Backaktion. Mhm. Wir machen im Februar einen Flohmarkt, den die jungen Leute organisieren, verschiedene andere Projekte, wo die selber sagen, und das möchten wir machen. Ich sage, ich mache das nicht alles selber, sondern wenn ihr was haben wollt, dann macht ihr mit. Ihr kriegt die Unterstützung von mir, aber ihr bringt euch ein. Und das ist ein Konzept, das tatsächlich aufgeht. Ja, Südkorea, eine lebendige, junge Kirche, die durch den Weltjugendtag 2027 vielleicht noch mehr an Schwung gewinnen wird. Und was das bedeutet und wie sich die katholische Gemeinschaft darauf vorbereitet, erfahren Sie gleich hier auf Weltkirche aktuell bei Radio Horeb. Vielen Dank, Diakon Edgar, bis hierher. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Im Magazin Weltkirche aktuell sprechen wir heute über katholisches Leben in Südkorea, eine wachsende und dynamische christliche Gemeinschaft. Unser Gast, Dr. Edgar Krumpen, Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken dort. Diakon Edgar, der Weltjugendtag 2027 mag zwar noch ein Stück entfernt sein, aber gibt es bei Ihnen schon erste Planungen oder Ideen? Und zweite Frage, wie wichtig ist dieses große Ereignis für das Glaubensleben der katholischen Kirche in Südkorea? Vor etwa einem Dreivierteljahr wurden wir kontaktiert von dem Weltjugendtagsbüro in Seoul. Das ist neben der Kathedrale, neben der katholischen Kathedrale, und haben dann ein sehr schönes Gespräch geführt. Und seitdem sind wir im intensiven Austausch mit diesem Büro. Das Projekt Weltjugendtag, letztes Jahr war es in Lissabon, 2027 dann bei uns in Seoul, in ganz Korea letztlich, ist ein spannendes Projekt schon allein deswegen, weil die katholische Kirche in Korea zwar schon größere Projekte hatte, aber so groß, ich habe mal in Deutschland nachgefragt, wie viel man denn da erwartet. Dann haben sie klein angefangen und gesagt, ja, vielleicht 14.000 Jugendliche aus Deutschland, aber insgesamt rechnet man mit einer Million Menschen, einer Million jungen Menschen. Und das ist durchaus eine Dimension für ein Land wie Korea, das wird sicherlich sehr spannend. Und das ist etwas, das in diese Kirche gerade hineinwächst. Ich erlebe die katholische Kirche in Korea sehr unterschiedlich. Es gibt große Aufgeschlossenheit für junge Menschen, aber der Aspekt, dass wir ja international aufgestellt sind und dass der Weltjugendtag ja nun Menschen deswegen heißt es ja so, aus der ganzen Welt dann nach Korea bringt, ist so spannend und vielleicht auch ein bisschen neu, dass dann die Gedanken erstmal in die Richtung gehen müssen. Okay, wir als Pfarrei in Busan vielleicht, im Südosten des Landes, wir nehmen tatsächlich eine Gruppe aus welchem Land auch immer, Italien oder so, fremden Kulturkreis auf und wir sind diejenigen, die uns vertraut machen mit dem Gedanken, da kommen dann Menschen, die jetzt kein Koreanisch sprechen, das ist ja auch ein Phänomen, normalerweise haben die Weltjugendtage in Ländern stattgefunden, wo man Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch sprechen konnte, irgendwie so. Und jetzt kommt man in ein Land, das so ganz eine ganz andere Sprache hat, Koreanisch. Und natürlich können viele Englisch sprechen, aber es ist durchaus ein Weg, sich dem zu öffnen. Aber wir haben den Eindruck, dass das auf eine gute Weise gemacht wird, von dem Weltjugendtagsbüro ausstrahlt ins ganze Land. Und ganz spannend finde ich für mich, weil es mich direkt betrifft, dass ich schon viele Anfragen bekommen habe aus deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, von Pfarrern zum Beispiel, die gesagt haben, ach, hallo Edgar, wir waren gerade auf dem Weltjugendtag in Lissabon, ich brauche eine Unterkunft für 32 Personen, kannst uns bitte schon mal das Programm für den Weltjugendtag 27 zuschicken. Und das ist dann durchaus eine Überforderung, weil ich nun mal kein Reisebüro bin. Ich leite eine Gemeinde in Korea. Ich werde natürlich viel mit dem Weltjugendtag zu tun haben, aber ich kann jetzt keine Unterkünfte organisieren, zum Beispiel. Das geht nicht. Und deswegen habe ich auf meine Weise reagiert, indem ich einen Newsletter angerichtet habe, den man abonnieren kann über unsere Homepage dkgkorea.info. Und über diesen Newsletter, das ist der zweite, den ich eingerichtet habe, der erste ist für die Gemeindearbeit, der zweite jetzt für den Weltjugendtag, bekommt man die Informationen. Und das ist mir sehr, sehr recht, wenn der vielfältig abonniert wird und die Zahl der E-Mails, die da an mich gerichtet werden, ein bisschen zurückgeht. Also der Weltjugendtag in Südkorea, in Seoul, schon jetzt ein Ereignis, das uns auch weiter beschäftigen wird. Und natürlich auch deswegen, weil wir bei Kirche in Not ein Büro dort unterhalten. Und ich würde mich freuen, Herr Diakon, wenn wir dann auch in Zukunft nochmal im Vorfeld des Weltjugendtages darüber sprechen könnten. Für heute aber ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken dort. Vielen Dank. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht in Südkorea. Für Kirche in Not alles Gute und Gottes Segen. Mit Diakon Edgar Krumpen, dem Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Südkorea, habe ich heute gesprochen für Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Gemeinsam haben wir einen Blick auf den Weltjugendtag 2027 in Seoul geworfen. Ein großes Glaubensfest, das schon jetzt seine Schatten vorauswirft. Die Vorbereitungen stellen natürlich auch eine bedeutende Aufgabe für das südkoreanische Büro von Kirche in Not dar, das von Father John Pak geleitet wird. Und er hat Grüße an die Hörerinnen und Hörer von Weltkirche aktuell geschickt. Liebe Brüder und Schwestern in Europa, ich bin Pater John Pak, der sowohl als nationaler Direktor als auch als kirchlicher Assistent von Kirche in Not ACN Korea dient. Zunächst möchte ich Ihnen allen Kirche in Not Korea vorstellen. Kirche in Not Korea wurde 2015 als erstes nationales Büro von Kirche in Not in Asien gegründet. Derzeit arbeitet unser Büro mit nur 4 Mitarbeitern und mir, was es zum kleinsten der 23 nationalen Büros weltweit macht. Wir sammeln zwar Geld für bedürftige Kirchen in aller Welt, aber wir legen besonderen Wert auf die Unterstützung von Kirchen in Asien. So haben wir in diesem Jahr ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, um die Übersetzung und Veröffentlichung der mongolischen Bibel für die katholische Kirche in der Mongolei zu unterstützen. Deshalb hat Kardinal Giorgio Marengo, der apostolische Präfekt für die Mongolei, der Übersetzung dieser Bücher Vorrang eingeräumt. Darüber hinaus verbreiten wir Nachrichten über leidende und verfolgte Christen weltweit, um das Bewusstsein der koreanischen Gläubigen zu schärfen, die oft nur begrenzten Zugang zu solchen Informationen haben. Schließlich freuen wir uns darauf, im Jahr 2027 viele deutschsprachige Jugendliche in Seoul zum Weltjugendtag begrüßen zu dürfen. Kirche in Nordkorea wird aktiv daran teilnehmen, um Informationen über leidende und verfolgte Christen in der ganzen Welt sowie unsere Bemühungen, sie zu unterstützen, weiterzugeben. Das Jahr 2025 wird das 10-jährige Bestehen des Büros von Kirche in Nordkorea markieren. Es wird ein besonderes Jahr für uns sein. Wir werden weiterhin treu unseren Auftrag erfüllen, der verfolgten und leidenden katholischen Kirche auf der ganzen Welt zu dienen. Bitte schließen Sie sich uns im Gebet an. Gott segne Sie alle. Das also waren die Worte von Father John Pak, dem Direktor des südkoreanischen Büros von Kirche in Not, das, wie erwähnt, nächstes Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern wird. Die Verbindung des Hilfswerks Kirche in Not zu Korea reicht jedoch noch viel weiter zurück. Bereits in den 1960er Jahren nach den Verwüstungen des Koreakriegs setzte sich der Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten, intensiv für das Land ein. Seine Reisen und die großzügige Unterstützung aus Europa halfen damals nicht nur beim Wiederaufbau der Kirche, sondern auch bei der Linderung der enormen Not der Bevölkerung, besonders der Flüchtlinge aus dem Norden. Später dann, vor allem in den 80er Jahren, unterstützte Kirche in Not erneut die Kirche in Korea, insbesondere Erzbischof Stephen Kardinal Kim Soo-won. Denn damals erlebte die Kirche ein enormes Wachstum, insbesondere bei der Zahl der Priester. Dieses Wachstum der katholischen Gemeinden ist bis heute bemerkenswert und wird von Kirche in Not weiterhin unterstützt. Es gibt sie also noch, die wachsenden Gemeinden in der katholischen Kirche, vor allem in den jungen Ortskirchen. Und denken wir immer daran, dass es auch in Europa viele Jahrhunderte gedauert hat, bis unser Kontinent christianisiert war. In Lateinamerika ging das alles viel schneller. Hören Sie dazu einen Impuls des Theologen Michael Pies. Am 12. Dezember feiern Millionen von Menschen in Mexiko und auf der ganzen Welt das Fest der Mutter Gottes von Guadalupe. Es ist ein bedeutender Gedenktag, nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für die gesamte mexikanische Nation. Dieser Tag hat sowohl eine tiefe religiöse als auch eine kulturelle Bedeutung. Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte und Bedeutung dieses Festes betrachten. Der 12. Dezember ist in Mexiko ein Nationalfeiertag, der tief in der katholischen Tradition verwurzelt ist. Er geht auf das Jahr 1531 zurück, als dem einfachen Indigenen Juan Diego auf dem Berg Tepeyac nahe dem heutigen Mexiko-Stadt die Jungfrau Maria erschien. Sie stellte sich ihm als Mutter Gottes vor und bat ihn, den Bischof von Mexiko aufzufordern, ihr zu Ehren eine Kirche zu errichten. Doch der Bischof glaubte ihm nicht und verlangte ein Zeichen. Am 12. Dezember erhielt Juan Diego dieses Zeichen. Auf seinem Umhang, dem sogenannten Tilma, erschien wie durch ein Wunder das Bild der Jungfrau von Guadalupe. Dieses Bild ist bis heute im Heiligtum von Guadalupe zu sehen und zieht Millionen Pilger an. Die Basilika in Mexiko-Stadt ist einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte der Welt. Aber warum ist dieses Ereignis so bedeutend? Nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für die mexikanische Identität. Die Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe gilt als symbolische Verbindung zwischen der indigenen Bevölkerung Mexikos und dem Christentum. Die Gottesmutter sprach zu Juan Diego in seiner eigenen Sprache, Nahuatl, und erschien in einer Form, die den indigenen Glaubensvorstellungen nahe kam. Dies half dabei, das Christentum tief im kulturellen Gefüge des Landes zu verankern. Viele Mexikaner sehen die Jungfrau von Guadalupe nicht nur als himmlische Mutter, sondern auch als Schutzpatronin ihres Landes. Ihr Bild trägt zahlreiche Symbole. Die schwarze Schärpe um ihre Taille weist auf eine schwangere Frau hin, ein Zeichen des Lebens und der Hoffnung. Der Strahlenkranz um sie herum und die Sterne auf ihrem Mantel symbolisieren die Verbindung von Himmel und Erde. All diese Symbole sind eng mit dem Glauben und der Spiritualität Mexikos verwoben. Der 12. Dezember wird in Mexiko mit großen Festlichkeiten begangen. Tausende Gläubige pilgern zur Basilika in Mexiko-Stadt um der Jungfrau ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und viele tragen als Zeichen der Demut Bilder von Juan Diego oder der Jungfrau von Guadeloupe mit sich. Überall im Land finden Gottesdienste, Prozessionen und festliche Feiern statt, begleitet von traditioneller Musik und Tänzen. Für viele Mexikaner ist die Jungfrau von Guadeloupe ein Symbol des Zusammenhalts und des Glaubens, aber auch der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Sie erinnert uns daran, dass Gott sich besonders der Armen und Schwachen annimmt, wie es die Begegnung mit Juan Diego zeigt. Der Glaube an die Fürsprache und den Schutz der Gottesmutter stärkt die Gläubigen und verbindet sie in ihrem Vertrauen auf göttliche Führung. Ich selbst habe mit meiner Frau im vergangenen Jahr das Heiligtum der Mutter Gottes von Guadeloupe in Mexico City besucht. Und wir haben mit zahlreichen Mexikanern vor dem Gnadenbild gestanden und sehr intensiv gebetet. Liebe Hörerinnen und Hörer, der 12. Dezember, der Festtag der Jungfrau von Guadeloupe, ist mehr als nur ein Gedenktag. Er ist ein Tag des Glaubens, der Hoffnung und der Einheit. Für die Mexikaner ist die Gottesmutter von Guadeloupe die Königin Amerikas, die sowohl ihre Kirche als auch ihre Nation mit ihrer Liebe und Fürsorge behütet. Lassen auch wir uns heute von ihrem Beispiel inspirieren und unsere Gebete vertrauensvoll an sie richten. Möge die Mutter Gottes von Guadeloupe uns alle auf unserem weiteren Lebensweg begleiten. Michael Pies sprach über den Gedenktag der Mutter Gottes von Guadeloupe, der am 12. Dezember gefeiert wird. Jedes Jahr besuchen rund 20 Millionen Pilger das Heiligtum der Jungfrau in Mexiko-Stadt. Ganz zum Schluss jetzt hier auf Weltkirche aktuell bei Radio Horeb noch eine herzliche Bitte um Ihr Gebet. Liebe Freunde von Kirche in Not, mein Name ist Florian Ripka, ich bin der Geschäftsführer des deutschen Zweiges dieses internationalen Hilfswerks. Uns erreichen erschreckende Nachrichten aus dem Nahen Osten, diesmal aus Syrien, wo die Stadt Aleppo, in der wir viele Freunde und Bekannte und Projektpartner haben, von Islamisten überrannt wurde. Ich erinnere mich noch gut an Besuche, wie zum Beispiel von Bischof Maga Ashkarian, der 2023 auch in Balderschwang zu Gast war. Er ist von der armenisch-orthodoxen Kirche und hat eigentlich viel Positives berichtet, das jetzt ja wieder zu zerbrechen droht. Bitte beten Sie jetzt auch besonders für unsere Freunde in Aleppo und helfen Sie, wie es Ihnen möglich ist. Das sagt Florian Ripka, Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Wir werden die Lage in Aleppo in Syrien natürlich weiter beobachten und ein erstes großes Nothilfepaket wird gerade in der internationalen Zentrale des Hilfswerks geschnürt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Gebet. Das war Weltkirche aktuell. Am Mikrofon war Ihr Volker Niggewöhner.